Den Altar sollst du aus Akazienholz anfertigen, 5 Ellen lang und 5 Ellen breit, viereckig soll der Altar sein und 3 Ellen hoch. Und die zugehörigen Hörner sollst du an seinen 4 Ecken anbringen, so dass die Hörner ein Ganzes mit ihm bilden, und sollst ihn mit Kupfer überziehen. Und die zugehörigen Töpfe, die man braucht, um ihn vom Fett zu säubern, wie die zugehörigen Schaufeln, Becken, Gabeln und Pfannen, alle zu ihm gehörenden Geräte, sollst du aus Kupfer anfertigen. Ferner sollst du ein Gitterwerk für ihn anfertigen, ein Netzwerk aus Kupfer, und sollst an dem Netze 4 kupferne Ringe anbringen, an den 4 Ecken des Altars, und sollst es unterhalb des den Altar umlaufenden Simses befestigen, so dass das Netz bis zur Mitte des Altars reicht. Ferner sollst du Stangen für den Altar anfertigen, Stangen aus Akazienholz, und sie mit Kupfer überziehen. Diese seine Stangen sollen durch die Ringe gezogen werden, so dass sich die Stangen auf den beiden Seiten des Altars befinden, wenn man ihn trägt. Aus Brettern, so dass er inwendig hohl ist, sollst du ihn herstellen, wie man es dir auf dem Berge gezeigt hat, so sollen sie es machen. Und den Vorhof der Wohnung sollst du so herstellen, für die nach Süden gewendete Seite Vorhofumhänge aus gezwirntem Byssus, 100 Ellen lang, für die eine Seite, dazu 20 Säulen nebst ihren 20 kupfernen Füßen, die Nägel der Säulen und die zugehörigen Ringe sollen von Silber sein. Ebenso Umhänge für die nördliche Langseite, 100 Ellen, dazu 20 Säulen nebst ihren 20 kupfernen Füßen, die Nägel der Säulen und die zugehörigen Ringe von Silber. Die westliche Breitseite des Vorhofs aber soll Umhänge von 50 Ellen haben, dazu 10 Säulen nebst ihren 10 Füßen. Und die nach Osten gewendete Breitseite des Vorhofs soll 50 Ellen betragen, und zwar sollen 15 Ellen Umhänge, dazu 3 Säulen nebst ihren 3 Füßen, auf die eine Seite kommen, und ebenso auf die andere Seite 15 Ellen Umhänge, dazu 3 Säulen nebst ihren 3 Füßen. Das Tor des Vorhofs aber soll einen Vorhang haben, 20 Ellen breit, von blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus in Buntwerkerarbeit, dazu 4 Säulen nebst ihren 4 Füßen. Alle Säulen des Vorhofs ringsum sollen mit silbernen Ringen versehen sein, auch die Nägel an ihnen sollen von Silber sein, ihre Füße aber von Kupfer. Die Länge des Vorhofs soll 100 Ellen betragen, die Breite 50 Ellen und die Höhe 5 Ellen aus gezwirntem Byssus, mit kupfernen Füßen. Und alle Geräte der Wohnung, deren man bedarf bei dem gesamten heiligen Dienst an ihr, und alle ihre Pflöcke und alle Pflöcke des Vorhofs sollen aus Kupfer sein. Du aber gebiete den Israeliten, dass sie dir lauteres Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter herbeibringen, damit man beständig Lampen aufstecken kann. Im Offenbarungszelt, außerhalb des Vorhangs, welcher sich vor dem Gesetze befindet, soll ihn Aaron mit seinen Söhnen herrichten, dass er vom Abend bis zum Morgen vor Jahwe brenne. Solches ist den Israeliten als eine für alle Zeiten und alle Geschlechter geltende Verpflichtung auferlegt.